50 languages. 70. 70. Etwas mögen. Etwas mögen. Möchten Sie rauchen? Möchten Sie rauchen? Möchten Sie tanzen? Möchten Sie tanzen? Möchten Sie spazieren gehen? Möchten Sie spazieren gehen? Ich möchte rauchen. Ich möchte rauchen. Möchtest du eine Zigarette? Möchtest du eine Zigarette? Er möchte Feuer. Er möchte Feuer. Ich möchte etwas trinken. Ich möchte etwas trinken. Ich möchte etwas essen. Ich möchte etwas essen. Ich möchte mich etwas ausruhen. Ich möchte mich etwas ausruhen. Ich möchte Sie etwas fragen. Ich möchte Sie etwas fragen. Ich möchte Sie um etwas bitten. Ich möchte Sie um etwas bitten. Ich möchte Sie zu etwas einladen. Ich möchte Sie zu etwas einladen. Was möchten Sie bitte? Was möchten Sie bitte? Möchten Sie einen Kaffee? Möchten Sie einen Kaffee? Oder möchten Sie lieber einen Tee? Oder möchten Sie lieber einen Tee? Wir möchten nach Hause fahren. Wir möchten nach Hause fahren. Möchtet ihr ein Taxi? Möchtet ihr ein Taxi? Sie möchten telefonieren. Sie möchten telefonieren. Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte.